Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Folge 105. Ich hab mal gedacht, ja, die Folge wird nicht ganz so lange, ja, aber bisher war es ja immer so, wenn ich das gesagt habe, dann ist es ja besonders lange geworden. Ja. Aber naja, ich hab's jedenfalls mal nicht vor. Warum? Weil die Themen haben sich eigentlich auf das beschränkt, was auch schon wieder 2 Wochen im Prinzip im Umlauf ist. Jellybean, klar, beispielsweise, ist immer noch ein großes Thema, aber haben wir ja schon so viel drüber gesprochen. Ja. Aber ich fange mal mit was anderem an, was ich letzte Woche nur kurz angesprochen habe, was sich aber herausgestellt hat, dass es wirklich eine richtige Sensation wurde, ja, und zwar, das ist der Ouya. Ja, Ouya, die Spielekonsole auf Android-Basis, die es ja noch gar nicht wirklich gibt. Das ist ein sogenanntes Kickstarter-Projekt, ja, bei dem können Leute eben für eine Idee Geld spenden, so damit der Entwickler eben die Idee dann auch letztendlich umsetzen kann, ja, und Ouya sollte produziert werden, beziehungsweise sollte eben entwickelt werden mit einem Kapital von $950.000. Diese $950.000, die waren relativ schnell erreicht und im Moment sind es noch 23 Tage bis zum Ablauf dieses Projektes, bis man also nicht mehr weiter spenden kann. Und jetzt hat dieser Anbieter tatsächlich nicht etwa nur 950.000 eingenommen, ja, sondern in der Tat sind es über 4,8 Millionen Dollar bereits. Und das ist natürlich ja ein Wahnsinn, was da abgegangen ist. Ja. Irre. Und es ist ja noch nicht vorbei. Ja. Also die 5 Millionen werden sicherlich erreicht. Und das zeigt, dass es sehr viele Unterstützer gibt. Insgesamt 38.157 Personen haben bis zum dem jetzigen Zeitpunkt, als ich jetzt die Seite neu aktualisiert habe, dafür schon gespendet. Und ja, also ich bin fasziniert. Aber es zeigt, dass eben eine Spielekonsole auf Android-Basis durchaus von einigen Leuten sehr, sehr gewünscht wird. Jetzt macht sich in der Presse beziehungsweise in den Medien, gerade auch in den, eigentlich wo man denkt, in den neuen Medien, die Seiten, macht sich da Pessimismus breit. Die sagen nämlich, ja, das hat überhaupt keine Chance auf dem Markt. Wie soll das gegen Nintendo und Sony und alles bestehen? Und ich komme später nochmal zu etwas, wo das noch deutlicher wird, wo ich denke, dass die Medien hier, diese großen Webseiten, die darüber berichten, einfach nicht verstehen, wo das eigentliche Ziel liegt. Offenbar geht es nur noch darum, die Marktführerschaft zu übernehmen mit irgendwas. Alles andere, also wenn man nicht Marktführer ist, dann ist man Dreck. Ja. Offenbar ist es so, weil ich kann das nicht begreifen. Es gibt anscheinend niemand mehr, der eine Vision hat, wo es einfach heißt, okay, man macht jetzt eben diese Konsole und was weiß ich, vielleicht 50.000 oder 100.000 Leute kaufen sich die Konsole und dann findet sich vielleicht ein paar Dutzend Entwickler, die dafür was machen. Und das war nämlich ein Argument, was angeführt wurde, kein Entwickler würde dafür was machen. Sicherlich werden keine großen Entwicklungsstudios da einsteigen oder da, vielleicht doch, ja, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Nur darauf kommt es nicht an. Es gibt durchaus etliche Dutzend Open Source Programmierer, die sehr erpicht darauf sind, für diese Konsole Programme zu schreiben. Dass da das auf Android-Basis passiert, ist das Umschreiben der Programme, zum Beispiel für den Controller, das ist ein richtiger Game-Controller, eben relativ einfach. Hm. Und ich bin mir sicher, dass da auch Wege gefunden werden, dass man Spiele, die nicht speziell für den Controller gedacht sind, auch zumindest teilweise spielen kann. Das bedeutet also, dass nicht alles wird funktionieren, aber vielleicht Emulatoren beispielsweise, ja, da ist es ein leichtes, hier eine Routine quasi einzubauen von dem Hersteller, dass eben die Kommandos von dem Controller umgesetzt werden in Kommandos für den Emulator beispielsweise. Ja. Genauso können dann auch Spiele quasi, ohne dass der Entwickler großartig was dazu beiträgt, eventuell gesteuert werden mit dem Controller. Zumal ja auch ab Ice Cream Sandwich auch eine komplette Unterstützung für Maus und Tastatur mit integriert ist im System. Und von daher, und man kann auch diese Programme, die alle Programme mit der Maus und Tastatur bedienen. Das geht. Und von daher würde ich mal sagen, ist es keine Hexerei, dass eventuell hier so ein Pad benutzt wird. Es gibt auch weiter ja bereits Programme, die Bluetooth Gamepads mit dem Android verbinden und damit dann eben Spiele ermöglichen, die überhaupt gar nicht dafür gemacht sind, die also für den Touchscreen gedacht sind. Trotzdem funktioniert es. Wie gesagt, nicht bei allen, aber bei einigen Spielenkonzepten funktioniert es eben generell schon mal. So. Und selbst wenn hier hochspezialisierte Programme gemacht werden müssen, ich bin überzeugt davon, dass einige Entwickler sich da durchaus darauf stürzen, weil es eben eine Alternative ist. Es wird, denke ich mal, in absehbarer Zeit keinerlei Konkurrenz zu irgendwelchen anderen Spielekonsolen werden. Und ich glaube, das ist aber auch nicht das Ziel. Die Entwickler wollen ja nicht Nintendo vom Markt verdrängen. Die wollen einfach nur eine Konsole auf Android-Basis machen, um das Spielen eben zu, sag ich mal, befreien. Weil was bisher an Konsolen auf dem Markt ist, ist hoch belastet mit DRM, ja, und für die Entwickler auch kaum möglich, da einzusteigen. Da muss man Lizenzen erwerben, die kann sich ein kleiner Entwickler nicht leisten. Da müssen große Entwicklungsstudios ran, die bekommen dann eine Lizenz. Es ist ja auch nicht so, dass man, als jeder, der sich die Lizenz leisten könnte, auch eine bekommt, sondern die Firmen, wie eben Nintendo, Sony, vergibt die Lizenzen, damit überhaupt etwas programmiert werden kann und damit es auf den Markt kommt. Ja, und dann ist auch die Frage, wo entscheidet Nintendo, wo kommt etwas auf den Markt? Ja? Oder eben Sony. Und warum nicht freien Entwicklern eben die Möglichkeit bieten, so eine Plattform zu machen, die nicht verdongelt ist? Und natürlich ist das auch, wie manche schreiben in den Artikeln, gleichzeitig auch eine Schwäche der Konsole, denn warum sollte ein Entwickler ein Programm entwickeln, das einfach frei kopiert werden kann, ohne Kopierschutz? Ja, naja, sag mal, warum sollten es Firmen erlauben, auf Amazon MP3s anzubieten, die ohne Kopierschutz, die einfach frei kopiert werden? Das ist ja unglaublich. Ja, es ist nun mal so. Da gibt es eben einen gewissen Schwund. Ja, und ich denke, dass die Besitzer einer solchen Konsole durchaus auch diese Konsole unterstützen, weil es eben auch kein Massenartikel ist. Ja. Und dass ein Großteil eben das sogar freiwillig zahlen würde. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass es dafür auch viele kostenlose Programme gibt oder Programme, die eben mit anderen Methoden Geld verdienen, beispielsweise mit Ingame, Werbung oder ähnliches. Ja. Ebenso wie wir es jetzt auch bei den Android-Spielen sehen, die im Markt erhältlich sind, oder Entschuldigung, im Play Store erhältlich sind, ja, ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, wo richtig gute, tolle Spitzensoftware angeboten wird, kostenlos. Dann wird eben Werbung eingeblendet oder man kriegt eine Premium-Version, wo die Werbung weg ist, kostenlos, ja, und so weiter und so weiter. Und ich denke, da ist durchaus Potenzial drin. Wie gesagt, nicht für die großen etablierten Entwicklerstudios. Da würde es mich wundern, wenn da was jemals was für die Ouya kommen würde. Ich sag jetzt einfach mal die Ouya. Kann auch der Ouya sein. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber ich muss sagen, das ist einfach eine kleine, nette Plattform, die für eine gewisse Anzahl von Nutzern ziemlich genial sein wird, denke ich. Auch durch das offene System wird die auch recht gut anpassbar sein, so dass man bald auch andere Sachen dann, denke ich, damit machen kann. Wer weiß, vielleicht fungiert er dann auch irgendwann als Musik-Webplayer nochmal. Ne? Ich komm später nochmal zu so einem Music-Player, ja, was das bedeutet. Auf jeden Fall, denke ich, ist da Potenzial vorhanden und das sehen eben auch die vielen Spender so, die einen unglaublichen Beitrag jetzt schon zusammengebracht haben. Das zeigt, es ist eben Interesse vorhanden. Also ich bin überzeugt davon, dass der Ouya schon ganz, ganz interessant wird. Tegra 3 Quad-Core-Prozessor soll da mit drin sein. 1 GB RAM, 8 GB interner Flash-Speicher. HDMI-Verbindung zum TV mit 1080p HD-Auflösung, Wi-Fi natürlich auch Endstandard, Bluetooth 4.0, USB 2.0 Anschluss einer soll dabei sein, ein Wireless Controller mit 2 Analog-Sticks, Digital-Pad und so weiter und auch ein Touchpad, ja, ist da drin. Also im Prinzip kann man sagen, ist das Teil gerüstet selbst für Spiele, die eben nicht speziell für diese Konsole entwickelt wurden. Android 4.0 soll ebenfalls drauf sein als Ice Cream Sandwich. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum das Teil nicht für eine gewisse Anzahl von Leuten erfolgreich sein soll. Es wird kein Massenartikel sein, da bin ich mir überzeugt davon, da bin ich überzeugt davon, aber es wird interessant sein. Ja. Schon jetzt sagen einige Entwickler, was man hier auf der Kickstarter-Seite lesen kann, beispielsweise Genova Chen von That Game Company, die Flow, Cloud und Flower programmiert haben. Er sagt, ich bin begeistert vom Ouya und ich bin ein stark Gläubiger, der hier also eben angeht, diesen Status quo angeht und da eben auch Platz schafft gegenüber den anderen, sage ich mal. Ja, also praktisch Möglichkeiten erschafft, ja, für alternative Entwicklungssysteme, dass die dort eben was machen. Da gibt's noch mehr, eben wie gesagt, auch von Spieleentwicklern und von kleinen unabhängigen Spielestudios, ne, die eben da auch sagen, dass sie das durchaus positiv finden, was da verfolgt wird als Ziel. Ne. Also ich werde wahrscheinlich auch noch in das Projekt einsteigen mit einer kleinen Spende. Ne. Und $99 soll das kosten. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass das unter $100 ist. Ja? Weil, Mensch, $100, ich sag mal, bei uns wahrscheinlich 100 Euro, ich hoffe, dass sie auch bei uns dann rauskommt. 100 Euro, ich muss schon sagen, also, da hat man schon für weniger wichtige Sachen, für mehr sinnlose Dinge 100 Euro ausgegeben. Das ist nicht so viel, oder 99 Euro, ja, unter 100 Euro. Das ist einfach etwas, das kann man sich kaufen und dann gibt's halt vielleicht ein paar Dutzend Spiele dafür. Und wenn es nichts wird, dann hat man die paar Dutzend Spiele, hat ein Gerät, das man, sage ich mal, in Anführungszeichen noch hacken kann, eventuell benutzen kann als Medienplayer. Und da ist der Verlust nicht ganz so groß. Ja. Wenn es allerdings teurer ist, sieht die Sache natürlich anders aus. Also die $99 bzw. 99 Euro Grenze, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass die nicht überschritten wird. Also ich bin gespannt. Ich unterstütze auf jeden Fall schon mal mental, ja, dieses Ouya und ich würde mich da auch dran beteiligen an einer Geldspende und hoffe, dass das System auch kommt. Es soll ja also unabhängig von der Region sein, das soll überall funktionieren. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es auf jeden Fall auch nach Europa aus verschifft wird, ja. Und dann sind wir schon mal aus dem Schneider. Das ist vielleicht auch ein Vorteil gegenüber großen kommerziellen Firmen. Gut, damit lasse ich das mal bewenden und komme zu den News. Viele dürften sich schon tierisch freuen, denn das OTA-Update, das OTA-Update von Jellybean 4.1.1 ist bereits gestartet. Benutzer eines Galaxy Nexus, die können schon drauf hoffen, jederzeit das Update zu bekommen. Während die Sendung hier jetzt aufgezeichnet wird, 16. Juli heute, habe extra lange gewartet mit der Aufzeichnung, ob vielleicht noch neue Informationen dazukommen, kann man davon ausgehen, dass auch das offizielle Update für Nexus S bereits gestartet ist und ausgeliefert wird jetzt. Jellybean 4.1.1 und ich habe hier auch in der in dem Begleittext auf uncast.netcast.com habe ich auch mal das offizielle Update-File verlinkt. Von den Google-Servern direkt wird es geladen, damit wir sicher sein können, dass es auch das echte ist. Und zwar ist es das File von 4.0.4, also Ice Cream Sandwich, letzte Version, auf 4.1.1. Dieses Update könnt ihr für das Nexus S bereits euch direkt runterladen, falls ihr noch nicht dieses Update direkt bekommen habt. Wenn ihr das herunterlädt und es funktioniert für euer Nexus, es kann nichts passieren. Wenn es nicht funktioniert, dann passt es nicht für eure für euer Gerät, dann startet das Update nicht. Ansonsten ist das das offizielle Update, das so wie es auch dann kommt über das Over-the-Air-Update und da kann also nichts passieren und da müsst ihr in den Bootloader booten. Das ich weiß nicht genau, wie das beim Nexus S ist, also beim Entschuldigung, wie das beim Galaxy Nexus ist. Beim Nexus S ist es den Power-Button nach unten, glaube ich, und den Volume-Button nach unten und Power-Button zusammen gedrückt halten. Dann kommt ihr in das Boot-Menü. Dort könnt ihr dann Recovery auswählen, dort Update und dann die Datei auswählen, die ihr natürlich zuvor auf das Handy kopieren müsst. Und dann wird das Update gestartet. Es dauert ein bisschen, bitte nicht unterbrechen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, und dann habt ihr Jelly Bean drauf. Sehr schön, ne? Nochmal kurz auch zur Vorfreude, für die es noch nicht haben. Ich habe auch noch ein Video verlinkt, ja, zu den neuen Notifications für oder unter Jellybean 4.1.1. Da könnt ihr mal sehen, was da alles möglich ist und was da alles gemacht wird. Also diese Benachrichtigungen sind einfach phänomenal, wenn das ist Wahnsinn, das ist atemberaubend, wie hier das so präsentiert wird. Und man kann vieles bereits schon in den Benachrichtigungen machen, ohne dass man in die entsprechende App gehen muss. Das finde ich schon ziemlich toll. Und ich hätte nie gedacht, dass Benachrichtigungen so genial aussehen können mit den ganzen Bildern und alles, die da drin ist. Ja, E-Mails direkt lesen, also fantastisch. Bin begeistert. Allein schon dieses eine kleine Feature ist wirklich sehr, sehr aufregend und zeigt auch, dass die Benutzung von dem Jellybean wieder mal toll überarbeitet wurde. Insgesamt gesehen ist es ja nur ein kleiner Schritt von ICS zu Jellybean, aber eben diese kleinen Feinheiten, die machen dann eben im Endeffekt doch viel aus. Und unter der Haube übrigens gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Änderungen durch dieses Project Butter, was ich ja schon mal erwähnt habe. Also alles läuft flüssiger, schneller, weicher, eben wie auf Butter. Also auf jeden Fall ganz, ganz toll. Es sind deutliche Verbesserungen zu merken auf den gleichen Geräten. Das heißt, wenn jetzt euer Ice Cream Sandwich vielleicht ein bisschen hakelig wirkt, dann habt ihr gute Chancen, dass es wenn es auf Jelly Bean geupdatet ist, eben butterweich abläuft. Ist das nicht schön? Endlich mal ein richtiges Wartungsupdate. Aber eben auch die Goodies wurden nicht vergessen, wie eben zum Beispiel mit diesen Notifications drin. Und ja, ich habe leider auf meinem Nexus S jetzt noch dieses Update noch nicht bekommen. Noch gibt es keine offizielle Version davon bis zur jetzigen Minute, weil alles, was es bisher für das Nexus S gibt, sind Sachen, die von anderen Leuten kompiliert wurden mit mehr oder minder lauffähigen Versionen und nicht die offizielle Release-Version, nicht das, was offiziell ausgeliefert wird. Und deswegen lasse ich da auch gern die Finger davon. Ich kann durchaus noch ein paar Tage warten, bis ich dann die offizielle Version bekomme. Ich schaue gerade hier noch mal im Hintergrund, ob vielleicht sogar schon etwas angeschwemmt wurde hier. Nein, es ist noch nicht offiziell draußen, wenn ich das hier richtig sehe. Ich gucke immer mal auf XDA Developers, ob da schon was ist. Nein, okay, gut. Wird dann in den nächsten Tagen, denke ich, wird das Update-File auch veröffentlicht werden. Bestimmt wieder bei XDA Developers, bald das offizielle File kommt. Bitte aufpassen, wie gesagt, wenn ihr das offizielle Jelly Bean wollt, dass ihr eben auch nicht diese portierte Version oder das die selbst kompilierte Version von irgendjemand nutzt, weil das eben dann nicht so einfach, also damit es eventuell nicht noch Probleme gibt, sagen wir es so. Einfach funktioniert es trotzdem, aber ja, ihr wisst schon. Gut, ich habe eben schon gesagt, also Ice Cream Sandwich, ja, ist ja optisch recht gleich, nur wenig wurde verändert bei Jelly Bean. Das ist auch gut so, weil der Erfolg von Ice Cream Sandwich ist schon ja legendär, was die Oberfläche betrifft. Das hat ein Umdenken bei den Leuten eingeläutet. Bisher war Android einfach als Oberfläche so nicht vorhanden. Ja. Jede Firma hat ja seinen eigenen Kram gemacht, macht auch bisher noch immer seinen eigenen Kram. Aber Ice Cream Sandwich hat es in den auch dem Mainstream ins Bewusstsein gebracht, dass Android eine ziemlich gute Oberfläche hat. Ja, also da waren ausnahmsweise mal die Medien auf dem richtigen Dampfer und haben eben da gezeigt, dass Ice Cream Sandwich wirklich fantastisch zu bedienen ist und dass es eine gute Oberfläche ist und dass es eben dass das eben das Android ist, so wie man es eben jetzt offiziell ohne, sagen wir, Verschnörkelungen sieht und dass es gut so ist. Und das haben die Leute eben auch aufgefasst. Ice Cream Sandwich ist ein Begriff dafür, für das gute Android. Und Jelly Bean wird halt den Erfolg von Ice Cream Sandwich weitertragen durch die ähnliche Oberfläche und eben durch die neuen Verbesserungen und Wartungsdinger und noch eben durch die Verbesserung unter der Haube, dass es schön flüssig ist. Und ich denke, dass hier Jelly Bean bis so ungefähr Mitte 2013 das aktuelle System bleiben wird, weil es gab nämlich im Internet eben hier auch viele Gerüchte, dass am Jahresende vielleicht schon wieder eine neue Version kommt. Und gut, bei Google ist alles möglich. Allerdings hat Google auch gesagt, dass sie ja bei Android so ein bisschen Update-Ruhe reinbringen wollen. Und ich denke nicht, dass es vor Mitte nächsten Jahres dass eine neue Version erreichbar ist. Jedenfalls hoffe ich das nicht. Warum? Weil eben das Ice Cream Sandwich schon sehr, sehr gut, also das Jelly Bean jetzt eben als Wartungsupdate sozusagen das Ganze nochmal manifestiert. Und ich finde, das ist richtig schön, so wie das momentan läuft. Und auch das, sage ich mal, zumindest mal ein Signal kommt, dass überall, wo Ice Cream Sandwich drauf läuft, zumindest theoretisch auch Jelly Bean drauf laufen kann. Und das zeigt den Firmen, dass sie jetzt hier portieren können auf Jelly Bean und dass das eine Version ist, die eben auch dann nicht am Jahresende ersetzt wird, so dass man die überspringen könnte, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass eben das bis Mitte 2013 keine neue Android-Version kommt. Und dann wird sicherlich wieder was auf der Google I.O. oder vielleicht auch ein paar Tage vorher angekündigt. Und dann werden wir mal weitersehen. Ich habe noch gar keinen Codenamen für das neue System irgendwo gelesen. Ja, gut so. Ja, ich hasse nämlich diese Sachen, da ist das eine System noch nicht mal auf dem Markt und dann wird schon spekuliert, wie das neue heißen soll. Und deswegen, ich fand es auch wieder hier interessant, wie die Medien da gleich gesagt haben, ja, also man könnte, da wird sowieso wieder bald was Neues kommen am Jahresende. Das halte ich eben für nicht plausibel. Ich weiß nicht, woher die den Mut da nehmen, das zu behaupten. Weil was soll man momentan noch großartig verbessern, dass eben hier keine komplett neue Überarbeitung zum Beispiel der Oberfläche stattgefunden hat. Das zeigt auch eben, dass die Akzeptanz bei den Benutzern von Ice Cream Sandwich sehr, sehr groß ist. Selbst viele Firmen, die vorher alles extrem stark, geskinnt haben, ja, und alles vom Aussehen her verändert haben, sind schon zurückgerudert und haben ihre Systeme so angepasst, dass es mehr aussieht wie Ice Cream Sandwich. Ja, natürlich trotzdem ihren Kram noch drauf geklatscht, aber man sieht schon die Richtung zu, die Leute wollen Ice Cream Sandwich Design haben, zumindest mehr Leute, als es noch zum Beispiel bei Gingerbread der Fall war. Niemand wollte, zumindest offiziell vielleicht außer mir, das Aussehen von Gingerbread haben, weil das hat einem nicht aus den Schuhen gehauen. Ja, das war zwar schön, aber jetzt, ja, wenn man dann die anderen Oberflächen angeschaut hat, da war da überhaupt kein Vergleich mehr vorhanden. Aber das mit dem Ice Cream Sandwich ist eben anders. Klar, es gibt natürlich auch Lager, die sagen, nein, mir gefällt das Ice Cream Sandwich überhaupt nicht. Aber dem Gro der User gefällt das Ice Cream Sandwich offenbar so gut, dass sie das fordern. Und das ist neu bei Android. Ja. Und so haben dann eben die anderen Firmen angefangen, ihre Systeme so ein bisschen anzupassen, dass es mehr wie Ice Cream Sandwich aussieht, als mehr wie das System, das vorher drauf war. Und das wird sich in der Jelly Bean eben jetzt fortsetzen. Ja, warum? Designtechnisch ist es ähnlich wie das Ice Cream Sandwich, aber technisch wird es einfach noch wesentlich besser sein. Und ja, klar, die Firmen werden auch weiterhin ihre UIs drauf knallen. Das ist nicht das Ende, leider, der vielen verschiedenen UIs in der Android, aber es wird dazu führen, dass eben mehr Originalgeräte verkauft werden. Eben zum Beispiel das Galaxy Nexus hat einen Schub natürlich jetzt bekommen, da es immer noch das aktuelle Gerät ist, hat einen Schub bekommen bei den Bestellungen und verkauft sich besser denn je im Moment. Vielleicht auch durch die kostenlose Apple-Werbung, ja, wer weiß. Aber das wird auf jeden Fall auch ein Faktor sein und mehr Firmen werden ihre Systeme mehr aussehen lassen wie Jelly Bean. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wird eben, sagen wir mal, so diesen Trend setzen. Und warum sollte da Google jetzt hingehen und sollte dann was komplett Neues bringen? Ja, sofort. Das kommt auch den Entwicklern eben entgegen, dass sie nicht wieder sofort ein komplett neues System bringen, sondern eben ein überarbeitetes System. Das wird viele Entwickler freuen. Somit kann man eben besser planen. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich find's ganz, ganz toll momentan, wie die Entwicklung so abläuft. So habe ich mir das gewünscht. Und es zeigt auch, dass Android ziemlich erwachsen geworden ist, dass man eben es gar nicht mal für notwendig hält, die schon wieder jetzt eine neue Oberfläche zu machen, die sich komplett unterscheidet von der alten, sondern dass das eben tatsächlich die Oberfläche ist, mit denen die Nutzer auch zurechtkommen. Das kann ich auch nur bestätigen, wenn ich den, sag ich mal, unbedarften Leuten mal das Ice Cream Sandwich in die Hand gebe. Und da finden sie schon einigermaßen, relativ gesehen, zurecht, ja, während beim Gingerbread meistens noch die blanke Verwirrung in den Gesichtern stand. Was soll ich jetzt machen? Ja. Schon sehr schön und es zeigt auch, wie gesagt, dass Android auf dem richtigen Weg ist und ich finde es auch gut, dass eben ein Update bestimmt erst Mitte 2013 kommt. Genau, wissen wir es nicht. Device-Updates. Ende des Jahres kann natürlich durchaus ein neues Nexus-Gerät kommen. Wir warten ja schon auf Nexus 10 vielleicht. Ja, da gab es ja schon Gerüchte. Und eben vielleicht auch auf ein neues Nexus-Gerät. Aber dennoch muss man sagen, also ein neues Nexus-Handy. Ja. Muss aber dennoch sagen, Galaxy Nexus im Moment das aktuelle Gerät immer noch, was mich auch verwundert hat, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber auch das finde ich ganz, das finde ich ganz richtig so, ja, dass Google zeigt, hier, unsere Geräte sind gut genug, ja, die sind top, ja, das Galaxy Nexus ist ein Top-Gerät, da brauchen wir jetzt kein neues, ja, wir machen hier das Jellybean drauf, dann habt ihr eine tolle Verbesserung bekommen, einen Performance-Schub, kleine neue Funktionen, die das Leben erleichtern mit Android, und hier, das ist immer noch das Top-Modell, und ich finde es sehr, sehr gut, dass das so passiert ist. Das zeigt auch, dass Google langsam die Idee bekommt, zu sagen, hier, unsere Geräte sind wertig. Unsere Geräte sind was. Die taugen was. Warum sollen wir die alle Nase lang ersetzen durch neue Geräte? Einmal im Jahr ein Nexus-Gerät ist mehr als ausreichend. Und vielleicht sogar etwas länger. Ja, warum nicht? Und wann wird am Jahresende ein neues Gerät kommen von Google, ein neues Nexus-Handy? Wer weiß. Im März wird es dann sicherlich vorhanden sein, im nächsten März 2013. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber dennoch auch hier die Entwicklung sehr, sehr löblich und es dürfte auch viele Benutzer irgendwo freuen. Gut, dann komme ich mal zu dem Thema, warum ich eigentlich die ganze Zeit schon auf diesen Medien herumreite. Ich habe es schon mit dem UJA angesprochen, ja, dass die dann nicht ganz so momentan auf der Höhe von dem aktuellen Geschehen sind, habe ich das Gefühl. Aber bei dem Nexus Q, da haben sie sich einen Bock geschossen, die Medien. Mit die Medien meine ich natürlich jetzt vor allem die großen Newsseiten, wie zum Beispiel so The Verge und so, ja. Wobei, die waren das, glaube ich, gar nicht, die das geschrieben haben, dass nämlich der Nexus Q total unsinnig sei, ja, und dass sich das nicht durchsetzen wird. Leo Laporta hat sich noch lustig gemacht im This Week in Google Nummer 154, ja. Da wurde ich richtig böse, da wurde ich richtig sauer, weil das ist nicht gerade das, was man unter, ja, sagen wir mal, den Blick für die Zukunft versteht. Ja. Und irgendwo ist auch hier bei den Berichten hier komplett die Realität verloren gegangen, offenbar. Ja. Weil, jetzt gucken wir mal, was ist denn der Nexus Q? Der Nexus Q ist ein neuartiger Player, der Musik aus der Google Cloud direkt streamt auf Lautsprecher direkt, ja, also man kann direkt Lautsprecher anschließen, man braucht noch nicht mal mehr eine Stereoanlage, somit ist das Ding eigentlich eine kleine Stereoanlage, die Musik aus der Cloud holt, ja, so. Dann gibt's noch den Bonus mit den Filmen, ja, dasselbe kann man mit den Filmen machen. Die Android-Geräte, wie zum Beispiel ein Android-Tablet oder ein Android-Handy, die fungieren einfach nur als Fernbedienung. Ja. Die Besonderheit ist zum Beispiel, wenn Freunde kommen, die auch die Musik zum Beispiel oder Filme über Google in der Cloud haben, können die einfach sich anmelden bei dem Nexus Q und können auch ihre Musik von ihrer Cloud auf dem Player spielen, der dort steht. Ja, und das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt. Man muss eben jetzt nicht die Musik übertragen auf dieses Gerät, man muss nicht die eigene Musik haben, man muss den Titel nicht haben in seinem eigenen Repertoire als Besitzer von so einem Nexus Q, sondern jemand anderes kann seine Musik, die er gekauft hat, über den Player abspielen lassen, durch die Cloud. Ja, also praktisch mit dem Google Music oder Play Music verbunden, dort die Musik abspielen. So, das ist also ein Gerät, eine Stereoanlage mit Videoabspielfunktion, ja, für Leute, die alles in an Musik und Videos in der Google Cloud haben. Ich sag extra Google Cloud, weil da geht kein Dropbox, ja, da geht keine anderen Anbieter. Das ist ein Player für Google. Ja. So, und eine Stereoanlage für Google. Und jetzt kommt hier ein Leo Laporte, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, und sagt, das Ding wird sich ja nie durchsetzen, das kauft ja keiner. Warum soll das jemand machen? Und das und das kann ja viel mehr und hin und her. Das ist doch Totgeburt. Das wird sich nicht durchsetzen. Das hat mich am meisten fungiert. Da verkauft man keine großen Stückzahlen. Ja? Und ja, also, hallo, wen interessiert denn das, wie viele Stückzahlen davon verkauft wird? Vielleicht Google interessiert es, aber mich als Anwender wird mich das überhaupt gar nicht berühren. Warum denn? Das Ding ist eine Stereoanlage, das ist ein Musikspieler. Das ist doch mir egal, ob das Ding 20 Millionen Mal verkauft wird oder 100 Mal verkauft wird. Das Ding ist genial. Das sieht exklusiv aus. Das Ding kommt im Wohnzimmer. Und wenn sonst keiner kauft, gut so, dann kann ich nämlich meinen Kumpels angeben und guck mal, was da steht, ne? Das ist meine Stereoanlage. Und die so, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wenn das Teil jeder hat, dann ist dieser Effekt weg. Ja, habe ich auch daheim zwei Stück. Also, ich verstehe das überhaupt nicht. Oder warum macht man sich denn Gedanken, ob seine Stereoanlage häufig verkauft wird? Also ich habe hier noch von welcher Firma ist das? Muss ich gerade mal gucken. Akai-Verstärker. Ein Akai-Verstärker habe ich hier stehen. Interessiert mich das, ob das Ding 20 Mal verkauft wurde oder 20 Millionen Mal? Oder das interessiert mich doch nicht, wie oft meine Stereoanlage verkauft wurde. Warum soll es mich denn interessieren, wie oft der Nexus Q verkauft wird? Ich habe meine Musik bei Google in der Cloud. So. Und wenn ich Bock habe auf einen schönen, eleganten, toll designten Player mit einem Zylonen-Touch, ja, dann kaufe ich mir das Teil, stelle es in mein Wohnzimmer und dann kann ich meine Musik abspielen. Und dann interessiert mich das doch überhaupt nicht, ja. Ob das noch irgendjemand anderes auf der Welt hat oder nicht. Mein Bedürfnis ist da gedeckt. Ich habe einen wunderbaren, schönen Player, das es abspielt. Das ist doch keine Sache, so eine Stereoanlage, ja, oder so ein Player, wo es wichtig ist, dass sich das durchsetzt. Hallo? Mein Küchenmixer setzt sich durch, oder wie? Das ist doch alles hirnrissig. Deswegen kann ich da die Medien überhaupt nicht verstehen, die hier auf die Verkaufszahlen drücken, dass das ja kein großer kommerzieller Erfolg wird. Also es gibt Lautsprecher von Philips, die auch mit Android übrigens funktionieren, die kosten $180. Es gibt Bluetooth-Lautsprecher für über $500 oder Euro und auch noch teurere. Die Leute, die das kaufen, kaufen das, weil die einen Lautsprecher haben wollen für ihr Smartphone beispielsweise, damit sie eben keine Stereoanlage im eigentlichen Sinn mehr brauchen, sondern es wird alles vom Smartphone ausgespielt, ja. Gut, kann man natürlich drüber streiten, ob das okay ist oder nicht, aber das ist ja nicht der Punkt. Die Leute kaufen sich eine Box. So. Das interessiert auch nicht, ob die Box, wie oft die Box verkauft wurde oder nicht, ja. Das interessiert höchstens die Firma. Aber ich sag's ganz ehrlich, der Nexus Q, das ist niemals für den Massenmarkt produziert worden. Das sieht man auch daher, made in USA, Stückpreis $300. Das ist nicht für den Massenmarkt. Wenn es für den Massenmarkt wäre, dann käme das Ding aus China, Taiwan oder Südkorea und würde für unter 100 € verscherbelt werden. Ja? Entsprechend wäre es dann eine hübsche kleine Plastikkugel. Und das Ding ist halt was anderes. Das ist kein Massenartikel. Gut so. Ja. Genau wie wenn ich jetzt, ich sag jetzt einfach mal eine andere Firma, ja. Wenn ich jetzt eine Bang & Olufsen Stereoanlage für 2.500 € kaufe, ja, oder da hat ein CD-Player drin, ein paar hübsche Boxen, ein kleiner Radioreceiver und sieht halt toll aus. Ja. Interessiert mich das, ob die Bang & Olufsen jetzt hier Marktführer ist? Nö, interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Ich habe mir das Teil gekauft, weil es geil aussieht, weil es Musik spielt mit Style, ja. Und weil ich denke, dass es vielleicht gut verarbeitet ist. Gut, ich kaufe mir keinen Bang & Olufsen, weil ich keine CDs mehr kaufe. Ich kaufe mir den Nexus Q, weil ich alle meine Musik in der Google Cloud habe. Wer keine Musik in der Google Cloud hat, wer keine oder wer nicht darauf spekuliert, dass er vielleicht mal in der Ferne in Europa mit dem Nexus Q Spielfilme abspielen kann. Der wird sich so ein Gerät auch nicht kaufen. Warum sollte er das kaufen? Er kann gar nichts damit anfangen. Ja. Aber die Leute, die damit was anfangen wollen oder können und die eben ihre Musik aus der Google Cloud auch im Wohnzimmer konsumieren können, ohne mit dem ohne jetzt hier die Musik über das Smartphone, das dann natürlich an der Stereoanlage angeschlossen ist, über ein Kabel, da mit herumzutüfteln, sondern einfach nur, ja, mit dem Handy das auswählen wollen, ohne Kabel, einfach so, zack, wird die Musik dann gespielt. Oh, ist das schön. Ja. Für die ist das Gerät eben gedacht. Und ich habe schon mal gesagt, $299, $399, $499, $599, mir egal, ich brauche das Teil. Ja, wenn es dann bei uns irgendwann mal verfügbar ist. Weil das Teil, das hole ich mir nicht, ja, einfach nur so, als billiger Player für irgendein Zimmer hier, für die Küche, sondern das Teil, das wird ein Designstück sein für mein Wohnzimmer. Ja, und es passt auch übrigens perfekt in den japanischen Stil da rein, ja, mit Simplizität. Und werde ich das dann nehmen, für schöne Musik abzuspielen über die Cloud. Ja, so soll das sein für mich. Ja. Und wie gesagt, also ich werde auch meine Musik genießen können, auch wenn sich das Teil nur 20 Mal verkauft. Ja. Statt 20 Millionen Mal. Das interessiert mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht bei einer Stereoanlage. Ja, jetzt habe ich mich genug darüber aufgeregt. Sagen wir mal was Schönes, nämlich in der Boeing 787 unterhält Android. Genau, dort ist nämlich in der Boeing 787 standardmäßig Touchscreens drin an den Sitzen, auf der Rückseite von den Sitzen, und dort kann man jetzt über Android Filme angucken, Musik hören und so weiter und so weiter. Ein schnuckliges Teil, 17,3 Zoll Displays sind das. Für die Economy Class gibt es natürlich nur 10,1 Zoll Display, aber ich meine, die Economy Class hat auch diese Dinger drin, Wahnsinn. Und gespeist das Ganze 1 GB Speicher, 256 GB SSD-Speicher sind da vorhanden. Und das heißt, dass in jeder 787 508 ARM-Cores Kerne sind, ja, 254 GB Speicher und 63,5 Terabyte SSD-Speicher für dieses Android-System. Und wow, kann ich da nur sagen, ja, schön. Auch hier Android zeigt wieder, wie flexibel es ist durch das offene System, kann für alles verwendet werden. Natürlich ist das hier sehr, sehr stark angepasst. Man kann es kaum erkennen, dass das irgendwas mit Android zu tun hat, natürlich. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt eben darauf an, dass wieder ein Android-System im Hintergrund werkelt und hier Millionen von Fluggästen in Zukunft mit schönen, unterhaltsamen Sachen versorgt, damit der Flug angenehmer wird. Das ist doch die Quintessenz von Android, oder? Dann, das Galaxy Nexus ist übrigens in den USA wieder erhältlich. Das wollte ich auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Letzte Woche war es ja so, dass das Nexus S kurzzeitig nicht mehr verfügbar war. Apple hat ja da geklagt und hat eine, wie sagt man das bei uns? Ach, ich kann mir schon fast die deutschen Begriffe nicht mehr merken. so eine Anweisung, ja, zugesprochen bekommen, und das war also für einen sofortigen Verkaufsstopp gut genug. Das wurde jetzt wieder aufgehoben und deswegen darf das Nexus erstmal wieder verkauft werden. Übrigens ganz interessant mit dem Update, das da kam. Da wird die Suche, die lokale Suche auf dem Gerät gesperrt. Bei Jelly Bean ist diese Suche aber wieder drin. Jetzt hat man also das Galaxy Nexus, hat man ein Update gemacht. Und viele werden dieses Update erst gar nicht bekommen, weil sie bereits schon Jelly Bean bekommen. Aber auf den Geräten, die ausgeliefert werden, ist eben dieses neue Update drauf, wo diese lokale Suche nicht vorhanden ist. Damit dürfen die Geräte nicht mehr zurückgehalten werden, weil ja der beanstandete Teil weg ist. Aber sobald die Leute ihr Gerät anschalten, wird es geupdatet auf Jelly Bean. Tja. Und dann hat man diese Suchfunktion wieder drin. Also es ist kein großer Schaden entstanden. Und ich finde es ein sehr kluger Schachzug von Google. LG bringt auch ein neues Handy heraus mit einem neuen Chipsatz, ein eigens entwickelter Chipsatz von LG. Interessant, dass das auch noch gemacht wird, dass so eine Firma wie LG ihren eigenen Chipsatz produziert. Der L9 Chipsatz läuft zusammen. Wohl mit einer ARM A9, ja, und ich finde das eigentlich ganz ganz cool. Also ich sage jetzt läuft zusammen über ARM A9, weil es darauf hindeutet, dieses L9, dass es eben was mit diesem ARM Cortex A9 da zu tun hat. Und ich finde das schön. Warum nicht? Da macht jeder seinen eigenen Chipsatz und das ist doch mal eine gute Sache, wird vermutlich laufen mit einem Quad-Core-ARM-Prozessor. Und ja, das ist, find's bemerkenswert. Und ja, warum nicht? Ich find's mutig von LG jetzt hier in der Situation noch eigene Chipsätze zu entwickeln. Aber vielleicht ist das auch etwas, was in Zukunft LG dann absetzen wird von der Konkurrenz und vielleicht ist das äußerst positiv für LG. Abgesetzt von der Konkurrenz hat sich allerdings auf jeden Fall auch eine Studie zu einem Telefon, das vielleicht bald auch herauskommt auf Basis, so wie spekuliert wird, HTC One X. Und zwar ein Telefon aus Bambus. Ja, tatsächlich, das Gehäuse ist aus Bambus. Warum ich das einfach genial finde? Weil das einfach designmäßig toll aussieht, aber gleichzeitig auch einige Probleme löst. Denn wir wissen ja, dass es Probleme gibt. Entweder hat man Plastikrücken und guten Empfang, oder man hat einen Aluminiumkörper und eben da dann deutliche Dämpfung vom Signal. Und da müssen komplizierte Methoden angewendet werden, damit das einfach wieder aufgehoben wird. Weil eine Antenne in einem Metallkäfig ist eben keine gute Idee. Ja, rein von der Physik her. Aber so Bambus, das, sage ich mal, löst die Probleme. Die Wellen, wie zum Beispiel WLAN oder auch Funkwellen, 3G, UMTS etc., können wesentlich besser durch Bambus, also durch Holz durchkommen, das so dünn ist, als eben durch Metall. Viel, viel besser. Somit können die quasi ein Gehäuse machen, komplett aus diesem Bambus, wo guter Empfang hat und trotzdem keine Antennen nach außen gelegt werden müssen oder hässliche Stücker, wo dann eben Plastik so ein Plastikstreifen ist, wo die Antenne sitzt und oben unten wieder Metall. Also das Konzept sieht sehr, sehr schön aus. Würde mich sehr freuen, wenn so ein Gerät mal auf den Markt käme. Und wenn es dann noch eine Original Jellybean-Oberfläche hat, dann wäre das Teil tatsächlich gekauft. So, dann komme ich mal zu dem Community-Teil. Und da geht's diesmal. Es gab nicht so viel. Einmal um das Nexus S. Das hat sich ein bisschen überschnitten, deswegen gibt es die Antwort erst jetzt in dieser Folge. Und zwar hat der Philbo eine Frage zum Nexus S. Er schreibt: Du hast doch das Nexus S noch in Gebrauch. Ich bin nun am Überlegen, das Gerät für meine Freundin zu kaufen. Das Nexus S hat doch ICS und bekommt auch Jelly Bean, oder? Merkt man dem Gerät sein Alter an? und kann man aktuelle Apps und Funktionen nutzen? Nachtrag, ich sehe gerade den Preisunterschied bei dem großen Online-Versand mit dem A vom am Anfang von ganzen 30 Euro. Also ist es natürlich so. Das Nexus S ist ein gutes Gerät. Ja, das war, als es rauskam, schon ziemlich gut von den Leistungsdaten her. Deswegen ist es jetzt auch noch in Ordnung. Aber man muss auf jeden Fall sehen, es bekommt auch Jelly Bean, ja, das ist offiziell bestätigt, müsste auch jetzt in den nächsten Tagen kommen. Aber es ist eben so, dass man im Moment noch alles machen kann, aber man muss auch bedenken, es hat keinen, noch nicht mal einen Dual-Core-Prozessor, sondern wir sind schon jetzt bei Quad-Core-Prozessoren. Und deswegen wird es Probleme geben, wenn man jetzt dieses Handy holt, ja, 2 Jahre ist zu lang. Also für jetzt, die jetzigen Verhältnisse, muss man sagen, absolut okay. Ja. Aber wenn man es dann massiv nutzt, merkt man dann schon ein paar Unterschiede zu den Dual-Core-Systemen. Also zum Beispiel zum Galaxy Nexus. Und deswegen hat man es, aber man hat es ja auch dann länger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in einem Jahr würde ich sagen, ist es nicht mehr okay für die normale Benutzung, weil es dann eben auch Apps zum Beispiel gibt, mehr Apps gibt, die zum Beispiel auf einen Dual-Core-Prozessor setzen und entsprechend dann auf einem älteren Gerät, das kein Dual-Core hat, auf jeden Fall deutlich langsamer laufen. Deswegen, ja, es ist für Einsteiger auf jeden Fall noch okay, aber wie du jetzt auch hier im Nachtrag schon gesagt hast, bei dem Preisunterschied von 30 Euro würde ich auf jeden Fall empfehlen, nimm ein Galaxy Nexus für deine Freundin. Das Teil hält seine 2 Jahre noch durch, dann kann man das auch noch richtig komplett benutzen mit allem drum und dran in den nächsten 2 Jahren und dann hast du ein Dual-Core-System, ein neueres. Und das ist einfach, würde ich sagen, die bessere Wahl. Die 30 Euro würde ich auf jeden Fall investieren. Auch wenn es ein bisschen mehr sein sollte jetzt, wenn das vielleicht gerade nur ein Angebot war. Ich würde es machen, lieber ein Galaxy Nexus, als jetzt noch ein Nexus S zu kaufen. Einfach weil, denk dran, was in 2 Jahren oder in knapp 2 Jahren ist. Oder vielleicht sogar schon in einem Jahr. Da kommt das Nexus S dann vermutlich so nicht mehr mit. Dann war noch etwas vom Moment, da muss ich mal schauen. Ja, genau, wegen den günstigen Android-Handys und dem Beitrag von Markus. Da schreibt der Ingo schreibt da: Hallo Rio und Markus, ich bin kein Freund von diversen Spielkonsolen, aber eine Konsole mit Android drauf für 99 Dollar klingt gut, die würde ich mal kaufen. Ah ja, das bezieht sich noch auf dem Ouya. Ha! Da möchte ich nichts mehr anfühlen. Dann schreibt er weiter, dass Markus ein Handy für 99 Euro vorgestellt hat, finde ich gut. Ich würde mir selber ein solches Handy nicht kaufen, aber für Einsteiger ist sehr interessant. Ich kenne viele Leute, die gerne ein Android-Handy haben möchten, aber erst einmal wenig Geld investieren möchten. Ich schlage dann immer ein Huawei-Handy vor, das X3 ist ja nicht schlecht, um den Preis gesunken, sagte Markus auch schon, oder eben das Ascent Epsilon 200 mit 3,5 Zoll Display für 99 Euro im Online-Shop eines großen Discounters. Eventuell bekommt Markus einmal ein solches in die Finger. Ja, das wäre auch schön. Ich meine, die Einsteigerhände sind immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es gut, sehr gut, dass es bei Android auch diese Einsteigerhandys gibt, weil eben nicht jeder so viel Geld ausgeben will für ein Handy. Ich würde mir auch so ein Handy in der Klasse jetzt auf keinen Fall holen, aber ich sag mal, nicht jeder nutzt ja auch ein Handy in der Form wie jetzt so, zum Beispiel bin ich mal sicher, die meisten Hörer dieses Uncasts nutzen. Ja? Also so was schon eher Richtung Power-User. Ja? Und da denke ich nicht, dass da die Leute mit so einem Handy zufrieden sein würden. Aber eben die Otto-Normal-Benutzer und damit jemand jetzt irgendwie vor Kopf stoßen zu wollen, die würden da sicherlich schon gut beraten mit, hier nicht so viel Geld auszugeben. dafür und sich das mal anzuschauen. Steigern kann man sich immer noch. Allerdings besteht auch immer die Gefahr, dass wenn man an ein ganz schlimmes Modell gerät, dass eben die Leute sehr enttäuscht sind von Android und dann eben das nicht mal weiter verfolgen und vielleicht zur Konkurrenz gehen, weil sie eben enttäuscht sind. Klar, ist halt so, dass ein Gerät für 99 Euro nicht das bietet, was ein Gerät für 500 Euro bietet. Und da könnte bald bei manchen die Enttäuschung kommen, weil er von irgendwann bekannt erzählt bekommen hat, wie toll Android ist. Dann holt er sich so ein 99-Euro-Gerät und stellt fest, naja, ist eher durchwachsen, ne, auf diesem Gerät. Und ja, dann ist es halt eben auch, kann es auch negativ sein. Aber deswegen finde ich auch gut, dass Markus jetzt zum Beispiel so ein günstiges Gerät getestet hat, dass eben die Leute auch darauf vorbereitet sind und sagen, oder dass man sehen kann, welches Gerät denn von den Billigheimern jetzt wirklich noch akzeptabel ist und welche nicht. Es gibt da wirklich ganz, ganz schlimme Krücken, aber es gibt auch welche, die durchaus passabel sind und für einen normalen Benutzer auch schön zu benutzen sind. Ja. Also danke, Ingo, für diese Nachricht. Dann, Thomas freut sich auch noch. Yeah, Jellybean ist da, freue mich schon auf den neuen Uncast. Damit ist der neue Uncast hier fast schon wieder am Ende. Ich komme auf die App der Woche zu sprechen. Da habe ich tatsächlich mal wieder ein neues Geocaching-Programm entdeckt. Ich habe ja die ganze Zeit mit dem CGeo herumgemacht und gut, es bleibt auch weiterhin meine Wahl, sofern es funktioniert. Es gibt halt immer mal Probleme. Zum Beispiel konnte ich mich nicht einloggen mit dem CGeo bei geocaching.com und deswegen habe ich mal gezwungenermaßen rumgucken müssen, was denn als Alternative da möglich ist. Neon Geo ist eine dieser Alternativen, die mir da aufgefallen ist und die ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine App, die offiziell mit geocaching.com also arbeitet zusammen. Damit ist also sichergestellt, dass die Zugang haben zu dieser Live-API. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr Premium-Zugang haben müsst bei geocaching.com. Wenn ihr das nicht sagt, das ist ein besonderer Zugang, den man eben für, ich glaube, $30 im Jahr bekommt. Da hat man dann mehr Funktionen. Unter anderem eben kann man solche Funktionen benutzen, die das Programm bietet. Was hier ein kleiner Vorteil ist gegenüber CGeo, dieses Programm Neon Geo hat tatsächlich diese Geocaching-Live-Option schon mit drin. Und ich finde ganz faszinierend, da kann man nämlich ähnlich wie bei Latitude sehen, wenn ein anderer Geocacher dieses System auch benutzt, was übrigens auch bei anderen Smartphones schon aktiviert ist, dann kann man sehen, wo ist der Cacher und somit kann man sich tatsächlich mal vielleicht besser treffen, wenn man denn will, auf einer Cacherunde oder auch dem anderen Cacher ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man vielleicht lieber alleine cachen will. Das ist eine ganz schöne Sache, dieses Live-System. Ich hoffe, dass sich das noch weiterhin durchsetzt und mehr Anhänger findet. Geocaching Live nennt sich das genau. Ansonsten sind alle Funktionen drin, die man braucht. Man kann auch zu einem Wegpunkt beziehungsweise zu einem Cache direkt navigieren. Einmal mit Kompassfunktion, also Outdoor-Funktion. Die Funktion mit dem Kompass ist auch sehr gut. Da sind Algorithmen drin, die den Kompass sehr gut nutzen lassen, selbst bei Geräten, die normalerweise etwas störrisch sind, wie zum Beispiel eben das Nexus S oder andere Samsung-Geräte. Die haben da oftmals ein bisschen Probleme mit dem Kompass. Das wird sehr schön ausgeglichen durch die Software. Man hat eine schöne Übersicht. Die Caches werden heruntergeladen. Wenn man sich in einem Gebiet umguckt auf der Map, werden die automatisch heruntergeladen. Das kann man auch stoppen, dass es nicht passiert, wenn man zum Beispiel eine langsame Datenverbindung hat. Und man kann loggen, man kann Trackables loggen, man hat eine Trackable-Liste von sich selbst, die man benutzen kann. Also alles ist sehr, sehr schön gemacht. Manche Funktionen, wie zum Beispiel die Navigation mit dem Auto, sind sehr schlecht zu erreichen, weil das Problem ist, so mache ich das zum Beispiel bei CGO, das ist also mein umfangreiches Paket, das ich beim Cachen benutze. Ich fahre auch gerade an den Wegpunkt mit dem Auto, also Wegpunkt Parkplatz, ja, oder an die Cache-Koordinaten, je nachdem, wenn das auch gleichzeitig der Parkplatz ist. Und dann kann man dann direkt Turn-by-Turn Navigation mit dem Auto zu diesen Parkkoordinaten machen. Das geht auch nur, dass die Funktion bei Neon Geo dann doch ein bisschen versteckter liegt. Ja. Aber insgesamt gesehen ist die App schon ganz, ganz toll. Sie kostet 3 Euro. Und es gibt noch eine kostenlose Version, die ihr auch testen könnt. Neon Geo Demo. Verlinkt habe ich jetzt mal die Vollversion. Und das macht richtig Spaß. Die Demo ist voll funktionsfähig, eben für, ich glaube, einen Monat, wenn ich es richtig weiß. 30 Tage. Und da könnt ihr dann alles ausprobieren. Field Notes sind möglich, Trackables locken, habe ich schon gesagt, ja. Import von GPX-Dateien auch, wenn ihr lieber das mit anderen Programmen macht und nicht hier die Caches direkt im Handy suchen wollt. Geht alles und ist toll. Man bräuchte eigentlich nur noch als Ergänzung so etwas wie das cGeo hat, das einen Button auf der geocaching.com-Seite einfügt, wo man Send to cGeo machen kann und dann wird es automatisch beim nächsten Update hier drauf gespielt. Auf der anderen Seite ist diese Auto-Download-Funktion von den Caches bei Neon Geo doch schon ziemlich mächtig auch. Sehr gut finde ich das. Und die sind dann alle offline auch verfügbar. Okay, das war's dann für heute vom Antcast. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Und wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen, Themen, eigene Beiträge habt, ja, dann könnt ihr hier den Antcast erreichen unter Google Plus. Einfach Plus Antcast oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite. Oder auch ancast@zenetcast.com oder rio@zenetcast.com, wie ihr möchtet, per Mail. Und alle Links, Beschreibungen und weitergehende Informationen zu der Folge findet ihr unter ancast.zenetcast.com und immer auf die Mehrzahl achten, ja, zenetcasts.com. Ich kann es nur immer wieder betonen, Mehrzahl S hinten dran, sonst landet ihr irgendwo anders, nicht beim Ancasten. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!